Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 258 an Goethe, Jena, den 16. Dezember 1796. Der Dezember geht nach und nach vorbei, und Sie kommen nicht. Ich fürchte bald, dass wir einander vor dem 97. Jahr nicht wieder sehen werden. Mich freut übrigens zu hören, dass Sie die Optika ernstlich vorgenommen, denn mir deucht, man kann diesen Triumph über die Widersacher nicht frühe genug beschleunigen. Für mich selbst ist es mir angenehm, durch Ihre Ausführung in dieser Materie klar zu werden. Meine Arbeit rückt mit lebhaftem Schritt weiter. Es ist mir nicht möglich gewesen, solange wie ich anfangs wollte, die Vorbereitung und den Plan von der Ausführung zu trennen. Sobald die festen Punkte einmal gegeben waren und ich überhaupt nur einen sicheren Blick durch das Ganze bekommen, habe ich mich gehen lassen, und so wurden, ohne dass ich es eigentlich zur Absicht hatte, viele Szenen im ersten Akt gleich ausgeführt. Meine Anschauung wird mit jedem Tage lebendiger, und eins bringt das andere herbei. Gegen den Dreikönigtag, denke ich, soll der erste Akt, der auch bei weitem der längste wird, so weit fertig sein, dass Sie ihn lesen können. Denn ehe ich mich weiter hineinwage, möchte ich gerne wissen, ob es der gute Geist ist, der mich leitet. Ein Böser ist es nicht, das weiß ich wohl gewiss, aber es gibt so viele Stufen zwischen beiden. Ich bin, nach reifer Überlegung, bei der lieben Prosa geblieben, die diesem Stoff auch viel mehr zusagt. Hier die noch restierenden Horenstücke, das bezeichnete, bitte an Herrn von Knebel abgeben zu lassen. Leben Sie aufs Beste wohl, bei uns ist alles ziemlich gesund. SCH